Aber man kann von einem Ort verschwinden und ganz woanders wieder auftauchen. Und wenn man wieder auftaucht, ist man nicht mehr verschwunden. Und wenn man verschwunden ist, taucht man nicht wieder auf.